Deutschlandfunk. Professor van Dusen in geheimer Mission. Kriminalhörspiel von Michael Kose. Während die abendliche Dämmerung schwer und düster auf die gravonischen Fluren herniedersinkt, stampft und dampft er unbeirrbar voran, der von Sagen, Mythen und Legenden umwitterte Orient-Express. Umwittert, ich weiß nicht, umwabert? Umwob, ja, das ist gut. Der von Legenden umwobene Orient-Express. Mein lieber Herr. Romantik, gewiss. Doch es ist die Romantik des Fortschritts, der Technik, die Romantik dieser, unserer modernen Zeit. Hedge. Ja, Professor? Haben Sie die Güte, Ohren und Geschmack der Mitwelt nicht durch die lautstarke Deklamation Ihrer verquollenen Prosa zu insultieren? Verquollene Prosa? Das ist allerfeinste journalistische Schreibe, Professor. Ich komponiere gerade eine besinnliche Betrachtung für die Daily New Yorker. Bestens geeignet für Feiertage aller Art. Ostern, Pfingsten, Buß- und Bettag. Aber wir haben nicht Ostern, nicht Pfingsten und schon gar nicht Buß- und Bettag. Vielmehr schreiben wir den 6. August. Im Jahre des Herrn 1904. Jawohl, Professor, weiß ich. Aber das Abteil ist besetzt, guter Mann. Suchen Sie sich ein anderes. Hören Sie mal. Das hier ist ein Doppelabteil. Doppel. Verstehen Sie? Für zwei Personen. Und hier sind schon zwei. Sie sind überzählig. Raus. Oh. Der Mann scheint Sie nicht zu verstehen, mein lieber Hedge. Gehen Sie, rufen Sie den Schaffner. Machen wir, Professor. Oh. Wenn Sie schon nicht raus wollen, guter Mann, dann treten Sie wenigstens zur Seite und lassen Sie mich raus. Oh. Und dort rührt sich nicht der Kerl. Hey, du! Weg von Tür! Verstehen! Ich verstehe Sie sehr gut, Mr. Hedge. Professor, der kann sprechen. Sie werden staunen, was ich noch alles kann, Mr. Hedge. Öffnen Sie das Fenster. Los. Ich wollte nicht, aber unser unbekannter Besucher hatte ein sehr überzeugendes Argument. Eine große, schwarze, gefährlich aussehende Pistole, die aus der Jacke zog und mir unter die Nase hielt. Also ging ich zum Abteilfenster und machte es auf. Gut so, Mr. Hedge. Bleiben Sie da stehen. Professor van Dusen, Sie stellen sich neben Mr. Hedge. Und nun, meine Herren, springen Sie bitte hinaus. Aus dem Fenster? Aber das ist lebensgefährlich. Eben, Mr. Hedge. Springen Sie. Oder möchten Sie dem Professor den Vortritt lassen? Sie wollen uns umbringen? Das ist mein Auftrag, Mr. Hedge. Hinaus. Aber warum? Und wozu? Was haben wir Ihnen getan? Professor, sagen Sie auch mal was. Bitte, meine Herren, machen Sie es uns doch nicht so schwer. Lassen Sie uns die, wie ich zugeben muss, vor allem für Sie, unangenehme Angelegenheit mit Würde und Anstand zu Ihrem unvermeidlichen Ende bringen. Halten Sie sich gut fest. Was war denn das? Ich habe die Notbremse gezogen, mein lieber Hedge. Aha, und der Mörder? Ist von eben dem Schicksal ereilt worden, welches er uns zugedacht hatte. Aus dem Fenster. Und weiter in die Landschaft. Ah, der kommt nicht wieder. Da haben wir ja noch mal Glück gehabt, Professor. Glück, mein lieber Hedge? Glück? War es Glück, dass Masse und Standort unseres Angreifers ins rechte Verhältnis setzte zur Geschwindigkeit des Zuges? War es Glück, dass im günstigsten Moment, nämlich kurz vor dem Scheitelpunkt einer Kurve, die Notbremse betätigte, sodass unser ungebetener Gast dem Gesetz der Trägheit folgend uns auf schnellstem Wege verließ, durchs Fenster, den Kopf voran? Sie meinen, Sie haben das so geplant, Professor? Selbstverständlich, mein lieber Hedge. Ein relativ simples mathematisch-physikalisches Exempel. Ja, jedenfalls sind wir den Kerl los. Merkwürdig, er hat was von Auftrag gesagt und er wusste, wer wir sind. Was hat das zu bedeuten, Professor? Warum will man uns umbringen? Mein lieber Hedge, ich habe nicht die geringste Ahnung. Das glaube ich Ihnen nicht, Professor. Sie wissen alles. Ihr kindliches Vertrauen ehrt und rührt mich, mein lieber Hedge. Doch ohne präzise Fakten, ohne exakte Hinweise kann selbst Professor Dr. Augustus von Dusen... Die Denkmaschine, größter Wissenschaftler und bedeutendster Amateur, Kriminologe aller Zeiten... Danke, danke, bitte, kann bitte. Selbst mein Intellekt nicht tätig werden. Und was machen wir jetzt, Professor? Wir bleiben ruhig und warten ab, mein lieber Hedge. Sie haben die Notbremse gezogen, meine Herren? Ein Versehen, Schaffner. Zahlen Sie die hierfür festgesetzte Gebühr, mein lieber Hedge. Das macht 50 Piaster, mein Herr. Ich zahlte. Der Orient Express fuhr weiter. Ich machte mir Sorgen. Der Orient Express hielt. Diesmal regulär im Bahnhof von Popelnik. 5 Minuten Aufenthalt stand im Fahrplan, aber das konnte nicht stimmen. Der Zug hielt und stand und stand und hielt. Schon eine halbe Stunde Verspätung. Unverschämtheit! Hey, Sie, Stationsvorsteher! Warum fahren wir nicht weiter? Weil wir den Gegenverkehr abwarten müssen, mein Herr. Die Strecke durch Gravonien ist leider nur eingleisig. Aber der Zug in die andere Richtung ist doch schon durch. Jawohl, mein Herr. Pünktlich auf die Minute. Aber es kommt noch einer. Ein Sonderzug. Und auf den muss der Orient-Express warten? Bedauerlicherweise ja, mein Herr. Ich habe telegrafische Anweisungen aus Taropol von höchster Stelle. Um Sie für den unfreiwilligen Aufenthalt ein wenig zu entschädigen, lädt die königlich-gravonische Eisenbahnverwaltung Sie zu einem kostenlosen Imbiss im gastronomisch renommierten Bahnhofsbuffet von Popelnik ein. Speis und Trank vom Feinsten, meine Herren, so viel Ihr Herz begehrt. Professor Van Dusen wollte nicht. Er hatte keinen Appetit, er hat nie Appetit. Aber ich klopfte ihn breit. Das hätte ich nicht tun sollen. Kaum hatten wir das völlig leere Bahnhofsrestaurant betreten, als auch schon die Tür hinter uns zugeschlagen und von außen abgeschlossen wurde. So. Aufmachen! Was soll das? Lassen Sie uns raus! Tut mir leid, meine Herren. Anweisungen, wie gesagt, von höchster Stelle. Zum Orient Express nach Konstantinopel über Gnewutsch, Saribor, Sofia, Adrianopel. Einsteigen und Türen schließen. Professor, unser Zug! Da fährt er ohne uns. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Sie, Professor? Wie es den Anschein hat, mein lieber Hedge, ist der Orient Express für uns auch weiterhin mit ungewöhnlichen und ausgefallenen Situationen assoziiert. Denken Sie nur 10 Tage zurück an den 27. Juli. Sie meinen die explodierende Kaffeekanne, Professor? Vor allem meine ich unsere sich aus jener kuriosen Episode entwickelnden singulären Abenteuer in Gravonien. Wenn Sie den Abschnitt der großen Van Dusen-Chronik kennen, der den Titel trägt, Professor Van Dusen sieht doppelt, dann wissen Sie, wovon die Rede ist, meine Damen und Herren. Von der großen Wende im kleinen balkanesischen Königreich Gravonien. Der böse König Bolko hatte den Thron verloren zugunsten seines guten, wenn auch ziemlich schlappen Bruders Milan. Und Sie wissen, meine Damen und Herren, wer dazu entscheidend beigetragen hatte. Professor Van Dusen? Ja, sicher, der auch. Noch mehr aber sein treuer Begleiter, Assistent und Chronist, meine Wenigkeit, Hutchinson Hedge. Und Sie wissen auch, wie es zwischen mir und der wunderschönen, gar nicht schlappen Königin Dragina geknistert hatte. Dragina! Soeben hat Mr. Hedge von Ihnen gesprochen, Majestät. Nur Gutes, hoffe ich. Von Ihnen also kam die Weisung, uns an diesem Ort festzuhalten, Majestät. Ich gebe es zu, ein wenig abruptes Vorgehen, meine Herren. Verzeihen Sie, ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Meinetwegen, Dragener, Majestät, wollte ich sagen. Sie glauben, übergroße Sehnsucht nach Ihrer Person, mein lieber Hutchinson, habe mich zu diesem Schritt veranlasst? Ja. Seien Sie nicht gekränkt, wenn ich das kategorisch ausschließe. Meine Sehnsucht gilt weniger Ihnen als Professor Van Dusen. Oh. Ein neues Problem, Majestät? So ist es, Professor. Kriminologischer Natur? Kriminologisch? Nun ja, das auch. In erster Linie handelt es sich jedoch um ein Problem von allergrößter politischer Tragweite. Berichten Sie, Majestät. Gleich nach der denkwürdigen Hochzeitsfeier in Staropol hatte Königin Dragina ihren Mann in die Ecke gestellt und selbst die Regierung übernommen. Noch in der Nacht ließ sie sich von den Ministern über die politische Situation Kravoniens informieren. Und die sah gar nicht gut aus. Das kleine Land, das wie ein Puffer zwischen Serbien und Bulgarien lag, war isoliert. Alle Staaten auf dem Balkan hatten die Beziehungen abgebrochen, angewidert vom Schreckensregiment König Bolgus und seiner Geheimpolizei, der Schwarzen Garde. Kravoniens einziger Verbündeter Serbien war nur darauf aus, den kleinen Nachbarn im Süden bei nächster Gelegenheit zu schlucken. Das musste anders werden, meinte die Königin. Serbien vertrug sich nicht mit Bulgarien. Dragina beschloss, mit Bulgarien anzubändeln. Und sie wusste auch schon wie. Mein Kollege Fürst Ferdinand von Bulgarien hat zwei große Leidenschaften. Das Eisenbahnfahren und... Die Entomologie. Was? Professor, Sie wissen alles. Sage ich doch immer. Ferdinand von Bulgarien ist einer der bedeutendsten Käferkenner und Käfersammler der Welt. Aber inmitten seiner gefüllten Terrarien und Insektenkästen ist er nicht glücklich. Ein Käfer, ein einziger fehlt in seiner großen Kollektion, obwohl er sich seit langem um ein Exemplar bemüht. Ich meine den kravonischen Riesenhirschkäfer. Lucanosaurus giganteus, 10 Zentimeter lang. 10 Zentimeter? Da kann man ja Angst kriegen. Und so gut wie ausgestorben. Sehr richtig, Professor. Nur in den abgelegensten Schluchten der Mraca Gora, der finsteren Berge, gibt es noch einige wenige Exemplare. Ich verstehe, Majestät. Sie suchten sich in den Besitz jener Rarissima zu setzen. Um sie Ferdinand zu präsentieren. Als Geste guten Willens. Das war mein Plan. Ich scheuchte meine Förster und Wildhüter in die Berge. Und nach ein paar Tagen waren sie zurück. Mit 6 Riesenhirschkäfern. 3 Männchen und 3 Weibchen. Da kann er eine flotte Käferzucht aufmachen, der Ferdinand. Bitte. Ich schickte eine Depesche nach Sofia ins Fürstenschloss und Ferdinand antwortete sofort. Lesen Sie vor, Hutchinson. Ich bin immer für Sie da, Majestät. Bin überglücklich, sendet Käfer schnellstmöglich, biete Freundschaftspakt. Soweit, so gut. Am Abend des 4. August, vorgestern, fuhr ein Kurier los mit einem Käferpaar in der Botanisiertrommel. Erfuhr? Wie, Majestät? Auf dem schnellsten und de facto einzigen Wege von Kravonien nach Bulgarien, mit dem Zug. Das heißt, mit dem Orient-Express. Wir haben, wie das üblich ist, unseren königlich-kravonischen Salonwagen hinten angehängt. Der Kurier fuhr also los. Ferdinand wartete voller Ungeduld gleich hinter der Grenze, in Saribrod. Und ich bekam gestern gegen Mittag diese Depesche. Hutchinson? Zu Befehl, Majestät. Bin ungehalten, Pakt gefährdet, Kurier überfallen, Käfer verschwunden. Sendet sofort neue. Ferdinand. Was war geschehen, Majestät? Sie können den Mann selbst befragen, Professor. Er kam vorhin zurück mit dem Salonwagen und ich habe ihn gleich hier behalten. Sehr vorausschauend, Majestät. Wie reagierten Sie auf die Depesche? Schnelles Handeln war gefragt. Ich wartete die Rückkehr des Salonwagens nicht ab und setzte mit dem 2. Paar Käfer auf der Stelle eine hochkarätige Sonderdelegation in Bewegung. Meinen Außen- und meinen Verkehrsminister. Verkehrsminister? Wozu denn den? Na, wegen der Lokomotive. Der einzigen Lokomotive im Besitz unseres Landes. Und die kann nur der kravonische Verkehrsminister fahren. Falls es Sie interessiert, meine Herren, es handelt sich um eine kleine Tenderlok vom Typ T3, gebaut von Henschel und Sohn in Kassel. Der deutsche Kanzler Bismarck hat sie vor etwa 25 Jahren dem damaligen König Danilo geschenkt. Eine sehr robuste Maschine, vielseitig gewiss, einsetzbar. Gewiss, Majestät, gewiss. Wann ist Ihre Delegation auf der Lokomotive aufgebrochen? Heute früh, kurz nach Mitternacht. Am Vormittag hätte sie in Saribrod eintreffen müssen. Ist sie aber nicht, oder? Lesen Sie. Keine Lokomotive, keine Delegation, keine Käfer, kein Pakt. Äußerst ungehalten. Krieg nicht ausgeschlossen. Ferdinand. Aubacke. Diesmal ist die ganze Lokomotive einschließlich Inhalt verschwunden. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Gnewutsch und Saribrod. Wie lang ist die Strecke, Majestät? Knapp 50 Kilometer. Gebirgig, sehr einsam. Keine Städte, keine Dörfer, keine Menschen. Könnte Ihre Lokomotive verunglückt sein, womöglich entgleist? Nein, Professor. Die Strecke ist frei. Und der Express aus Bulgarien, der eben hier durchkam, hat nichts Verdächtiges oder nur Auffälliges wahrgenommen. Die Lok hat Gnewutsch passiert, am Morgen. In Saribrod ist sie nicht angekommen. Sie ist verschwunden, spurlos. Gibt es Nebenstrecken, Ausweichgleise? Weder noch. Nur das eine Gleis für den Orient-Express. Ein Mysterium, wie es scheint, und politisch betrachtet eine erhebliche Komplizierung Ihrer Situation, Majestät. Das können Sie laut sagen, Professor. Bulgarien ist vergrätzt, Serbien lauert. Was tun? Beim Mittagessen fiel's mir ein. Sie waren im Lande, Professor van Dusen, Spezialist für schwierigste Fälle. Ich ließ sogleich in Erfahrung bringen, wo Sie sich aufhielten. Im Orient-Express hörte ich, unterwegs nach Bulgarien. Eine Depesche mit Anweisungen ging nach Popelnik, ich zu Pferde mit kleinstem Gefolge und im gestreckten Galopp hierher. Und nun, Professor... Tja, nun stehen Sie vor mir, Majestät. Was kann ich für Sie tun? Wünschen Sie, dass ich das geheimnisvolle Scheitern Ihrer beiden nach Bulgarien entsandten Missionen einer Aufklärung zuführe? Warum nicht, Professor? Von mir aus, aber... Aber vor allem liegt Ihnen daran zu erfahren, wer oder was für die bislang unerklärlichen Vorgänge verantwortlich ist. Nicht nötig, Professor. Was soll das heißen, Majestät? Ich weiß, wer dahinter steckt. Die Schwarze Garde. Wie das so ist bei einer politischen Wende, meine Damen und Herren, die alte Geheimpolizei wird zwar offiziell aufgelöst, aber bis es gelingt, ihren weit verzweigten Apparat zu zerschlagen, arbeitet sie im Untergrund munter weiter. So war es auch in Gravonien. Die gefürchtete Schwarze Garde lebte noch, überall, auch in den höchsten Kreisen saßen ihre Agenten. Noch immer hingen sie am entmachteten König Bolko und versuchten, die alte Politik fortzuführen. Und darum ist die Schwarze Garde entschlossen, meine Annäherung an Bulgarien zu hintertreiben. Mit allen Mitteln, wie es scheint. Durchaus glaubhaft, Majestät. Doch wenn Ihnen an der Einzelaufklärung wenig liegt und wenn Ihnen die Drahtzieher im Hintergrund bereits bekannt sind, dann, Majestät, verstehe ich nicht, was Sie von mir erwarten. Ist doch ganz einfach, Professor. Sehen Sie, ich muss mich mit Bulgarien arrangieren. Ein einziges Paar Riesenhirschkäfer habe ich noch. Und das muss jemand zu Ferdinand bringen. Ja, aber... Jemand, der geschickt genug ist, den Anschlägen der Schwarzen Garde zu entgehen. Wissen Sie, früher, als ich noch einfache Prinzessin war, da hätte ich es selbst versucht. Glaube ich Ihnen unbesehen, Majestät. Aber jetzt bin ich Königin und deshalb geht es nicht. Leider. Sie werden es übernehmen, Professor. Und wenn Sie mir bei dieser Gelegenheit gleich noch meine Lokomotive zurückbringen könnten... Majestät... Ihr Auftrag... Ehrt Sie, Professor? Mitnichten, Majestät. Er ist unter meiner Würde. Professor Dr. Augustus van Dusen... Etc., etc.? ...ist kein Laufbursche. Ich bedauere, Majestät. Ich auch, Professor. Nun ja, es war ein Versuch. Ich sehe ja ein, dass die Sache sogar für Sie zu schwer ist. Geradezu unmöglich. Unmöglich? Unmöglich. Unmöglich, Majestät. Dem wahrhaft intelligenten Menschen ist nichts, wohlgemerkt nichts unmöglich. Lassen Sie sich das gesagt sein. Selbstverständlich erfülle ich Ihre Bitte. Unter uns, Professor, ich habe es nicht anders erwartet. Oh je, er hat sich austricksen lassen, der Professor. Und Sie, mein lieber Hedge, Sie kommen natürlich mit mir. Muss das sein, Gravonien, Bulgarien, Riesenkäfer? Das ist nicht mein Bier und Ihres auch nicht, Professor. Es geht nicht um balkanesische Politik, mein lieber Hedge. Es geht nicht einmal um Kriminologie. Sondern? Es geht, mein lieber Hedge, um die Demonstration der unbegrenzten Macht des menschlichen Geistes. Hoch soll er leben. Wann fährt der nächste Zug in Richtung Bulgarien? Das wusste der Stationsvorsteher. 23.40 Uhr, der Orient-Express nach Konstantinopel. Der zweite, weil Sonnabend war. Sonst fuhr pro Tag nur einer. Also noch gut anderthalb Stunden. Van Dusen war zufrieden. Zeit genug, meinte er, für die nötigen Vorbereitungen und für gewisse Untersuchungen. Und weil er damit gleich anfangen wollte, gingen wir über den Bahnsteig zum königlich-krawonischen Salonwagen, der auf einem Ausweichgleis abgestellt war. Wer, Majestät, war von Ihrer Absicht informiert, mich in dieser Angelegenheit zu konsultieren? Nur mein engster Beraterkreis, Professor. Das heißt? Meine erste Hofdame, Gräfin Slepinski, eine kluge und erfahrene Frau, und Baron Feschak, mein persönlicher und sehr privater Adjutant. Da haben Sie sich aber schnell getröstet, Majestät. Zwei Personen also, Gräfin Slepinski und Baron Feschak. Ich werde sie Ihnen sofort vorstellen, Professor. Sie warten im Wagen mit Leutnant Boskow, meinem Kurier. Zur Hälfte bestand der königlich-krawonische Salonwagen, wie der Name schon sagte, aus einem feudal eingerichteten Salon. In der anderen Hälfte gab es drei kleine Abteile, eine noch kleinere Küche und ein Bad, das man nur mit der Lupe finden konnte. Das Gefolge der Königin hielt sich im Salon auf. Gräfin Slepinski wirkte kompetent und unauffällig. Baron Feschak war ein strammer Uniformständer mit Wespentaille, Schnurrbart und Kalbsaugen. Leutnant Boskow, ein langes Elend, sah womöglich noch törichter aus als der Baron. Von ihm ließ der Professor sich zeigen, wo er gesessen hatte, als ihn auf seiner Kurierfahrt das Schicksal ereilte. Im mittleren der kleinen Abteile, auf der rechten Bank, am Fenster. Setzen Sie sich, Leutnant. Mit Herrn Professors Erlaubnis. Vorgestern, als ich hier so saß, wenn Herr Professor gestatten, da hörte ich plötzlich... Sagen Sie nichts, Leutnant. Ah ja. Sehen Sie dies hier, mein lieber Hedge? Das kleine Loch in der Wand, Professor? Was denn sonst, mein lieber Hedge? Exakt in Ohrhöhe des Leutnants. Und über seinem Scheitel... Am Gepäcknetz? Eine gewaltige Delle. So ist es, mein lieber Hedge. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Rühren Sie sich nicht von der Stelle, Leutnant. Auf gar keinen Fall, Herr Professor. Gehorsamster Diener. Der Professor verschwand und man hörte, wie er im rechten Nebenabteil herumwurstelte. Ein paar Minuten vergingen. Plötzlich dröhnte laute Musik durch die Wand zu uns herüber. Leutnant Boskow sprang auf, knallte mit dem Kopf gegen das Gepäcknetz, fiel lang hin und blieb liegen. Die Musik brach ab. Van Dusen kam zurück. Sehr schön, sehr schön. Das hatte ich erwartet. Was war das, Professor? Die krawonische Nationalhymne, mein lieber Hedge. Präziser die Walze auf dem Phonographen, welchen ich nebenan unter der Bank entdeckte. Ich zog ihn heraus, richtete den Schalltrichter auf das Loch in der Wand, drehte den Handgriff und voilà. Ein schlagender Erfolg, Professor. In der Tat, mein lieber Hedge. Bringen Sie den Mann wieder zu sich. Leutnant Boskow bestätigte die Rekonstruktion des Professors in allen Einzelheiten. Im letzten Teil der Strecke zwischen Gnewutsch und der Grenze war plötzlich die Hymne seines Landes sehr laut an sein Ohr gedrungen. Als guter Patriot war er hochgeschnellt und hatte prompt das Bewusstsein verloren. Als er in Saribrod wieder zu sich kam, war seine Butalisiertrommel mit den beiden Riesenhirschkäfern verschwunden. So. Waren Sie allein, Leutnant? Melde gehorsamst, ganz allein, Herr Professor. Es befand sich wirklich außer Ihnen niemand im Salonwagen. Keine Seele, Herr Professor. Nur der königlich-krawonische Salonwagenschaffner. Aber der zählt ja wohl nicht. Halten zu Gnaden. Van Dusen sah das anders und zitierte den Schafter zu sich. Einen klapprigen Greis mit weißem Backenbart, der nichts gesehen und nichts gehört hatte, sagte er. Und das war's auch schon. Untersuchung beendet. Wir gingen in den Salon zu Königin Dragina und Gefolge. Der Professor kam gleich zur Sache und drückte Ihrer Majestät einen Zettel in die königliche Hand. Sorgen Sie dafür, Majestät, dass mir die vermerkten Wünsche noch vor der Abfahrt erfüllt werden. Generalstabskarte des krawonisch-bulgarischen Grenzgebiets? Ja. Zwei Botanisiertrommeln, eine Mausefalle? Ist das Ihr Ernst, Professor? In mein voller Ernst, Majestät. Wie Sie wollen. Eine Handlampe? Eine weitere öffentliche Verlesung erscheint mir unnötig, Majestät. Oh, ja. So. Aha. Gut, Professor. Ich werde mein Möglichstes tun. Beginnen Sie damit, Majestät, indem Sie Ihren königlich-krawonischen Salonwagenschaffner festnehmen lassen. Festnehmen? Warum, Professor? Nur er kann die akustische Falle präpariert haben, welche Leutnant Boskow so wirkungsvoll außer Gefecht setzte. Die Trommel mit den beiden Käfern hat er natürlich ebenfalls beseitigt. Ex und Top aus dem Fenster? Ohne jeden Zweifel, mein lieber Hedge. Dann steht er im Dienst der Schwarzen Garde? Das lässt sich vermuten, Majestät. Er wird es gestehen und er wird es büßen. Sonst noch was, Professor? Leihen Sie mir Ihren wackeren Leutnant Boskow für einige Stunden aus. Auch länger, wenn Sie wollen, Professor. Ein besonderer Grund? Das versteht sich, Majestät. Wenn dieser Salonwagen demnächst an den Orient-Express in Richtung Bulgarien angekoppelt wird, soll der Leutnant in ihm mitfahren. Darin verfügt er ja über eine gewisse Erfahrung. Und zwar bis Saribrut. Mit einer Botanisiertrommel, einer leeren Botanisiertrommel wohlgemerkt. Ich verstehe, Professor. Ein Ablenkungsmanöver. Beziehungsweise, wie Mr. Hedge sich ausdrücken würde, ein Bluff. Während, wie zu hoffen steht, das Interesse unserer Gegenspieler sich auf ihn, auf ihren Kurier, Majestät, konzentriert, werde ich und Mr. Hedge natürlich unauffällig in einem normalen Waggon Platz nehmen, ebenfalls mit einer Botanisiertrommel. Und in dieser werden sich ihre letzten beiden Riesenhirschkäfer befinden. Brillant! Was meinen Sie, Slipinski? Ein kühner Plan, Majestät. Riskant, aber erfolgversprechend. Auch Baron Feschak war angetan, nachdem die Königin ihm Van Dusens Manöver lange und ausführlich erklärt hatte. Nur Leutnant Boskow wirkte recht unbegeistert, aber der wurde gar nicht gefragt. Eine gute Stunde später. Der Orient-Express dampft und schnaufte durchs nächtliche Krawonien. Hintendran wieder mal der königliche Salonwagen mit Leutnant Boskow. Weiter vorn, in einem regulären Schlafwagenabteil, zwei unerschrockene Helden in geheimer Mission. Der Professor studierte ausnahmsweise nicht die atomare Strukturtheorie, sondern die Generalstabskarte von Südost-Krawonien, die er kurz vor der Abfahrt von der Königin bekommen hatte. Ich machte mir mal wieder Sorgen. Der Wagen, in dem wir saßen, war so leer und so stumm wie die dunkle Welt draußen vor dem Fenster. Nicht zu sehen, nicht zu hören. Unheimlich. Dann doch ein bisschen Leben. Der Schaffner zur Fahrkartenkontrolle. Danke, meine Herren. Ihr Gepäck, soll ich es für Sie in den Bagagewagen bringen? Nicht nötig, guter Mann. Um die zwei Stücke kümmern wir uns selber. Vielleicht die schwarze Tasche? Mein Miniaturlaboratorium, unterstehen Sie es. Oder die Botanisiertrommel? Finger weg! Gut, wenn Sie nicht wollen, meine Herren. Sehr verdächtig. Sie sagen es, mein lieber Hedge. Wenn ich doch bloß rauchen durfte. Mit einer guten Zigarre ist alles halb so wild. Die Luft verpesten. Die Aktivität meiner Hirnzellen beeinträchtigen auf gar keinen Fall. Ich könnte ja rausgehen auf den Gang. Sie bleiben im Abteil, mein lieber Hedge, aus Sicherheitsgründen. Das galt offenbar nur für Assistenten, denn als der Zug ein paar Minuten später hielt in Gnewutsch, da stieg der Professor aus, um, wie er sagte, eine Depesche an die Königin aufzugeben. Als wir weiterfuhren, musste ich daran denken, dass zwischen Gnewutsch und Saribrod Leutnant Boskow ausgeschaltet worden war. Und hier war auch eine ganze Lok spurlos verschwunden, mitsamt zwei Ministern. Spurlos? Das denn nun doch nicht, mein lieber Hedge. Sie hat eine deutliche Spur hinterlassen, die königlich-karbonische Tenderlokomotive. Ach ja? Wo denn? Auf dieser Karte, mein lieber Hedge. Ich weiß jetzt, an welcher Stelle die Lokomotive abhanden kam und auf welche Weise. Professor! Da, vor dem Fenster, ein toten Kopf. Schädel, nebst Kieferknochen eines Menschen. Ganz recht, mein lieber Hedge. An einer Schnur, offensichtlich vom Dach des Waggons heruntergelassen. Um uns einen Schrecken einzujagen? Vor allem, um unsere Aufmerksamkeit abzulenken. Denn während Sie, mein lieber Hedge, wie gebannt auf das kindische Spektakel am Fenster starren, entgeht Ihnen völlig, was auf der entgegengesetzten Seite an der Tür geschieht. An der Tür? Da zischt was. Durch das Schlüsselloch. Riecht irgendwie seltsam. Gas? Gas, mein Lieber. Ein betäubendes, vielleicht gar tödliches Gas. Ach du dicker Vater, wir müssen was tun, Professor. Fenster auf. Ach nein, das geht ja nicht. Dann kommen Sie von oben rein. Die Tür geht ja auch nicht. Oh Gott, Professor, was machen wir? Halten Sie zunächst einmal die Luft an, mein lieber Herr. Jawohl, Professor. Und nun? Nun stecken Sie einen Ihrer kleinen Finger ins Schlüsselloch, das heißt in die Mündung des Schlauches, durch welchen das Gas in unser Abteil geleitet wird. Passt genau. Sehr schön, mein lieber Hedge. Das Gas strömt zurück und zeitigt, wie Sie hören, draußen auf dem Gang bereits Wirkung. Ob ich mal nachsehe? Tun Sie das, mein lieber Hedge. Keiner mehr da. Gasbehälter und Schlauch haben Sie mitgenommen. Die Luft ist rein. Das heißt so gut wie. Na? Wie fühlen Sie sich, mein lieber Hedge? Es geht, Professor. Leichtes Kopfweh. Das Gas? Nicht das Gas, Professor. Sie. Ich? Wie darf ich das verstehen, mein lieber Hedge? Weil Ihr großer Bluff schiefgegangen ist. Um uns kümmern Sie sich. Schwarzgard ist nicht um Boskow. Meinen Sie, mein lieber Hedge? Sagen Sie mal, Professor, wenn das mit dem Finger im Schlauch nun nicht funktioniert hätte. In diesem Falle, mein lieber Hedge, hätte ich Ihnen und mir eine Gasmaske appliziert. Gasmaske? Ja, aus königlich-karbonischen Heeresbeständen in meinem Miniaturlaboratorium. Dank Königin Dragina. Er ist eben auf alles vorbereitet, der Professor. Immer und überall. Auf Gas und auf Schwarzgardisten im Tunnel. Ah, der Kolotschi-Tunnel, circa 5 Kilometer lang. Wappnen Sie sich, mein lieber Hedge. Hier erwarte ich den Generalangriff unserer Widersacher. Das Licht, Professor. Es ist ausgegangen. Sehr gut beobachtet, mein lieber Hedge. Verhalten Sie sich ruhig. Warten Sie ab. Leicht gesagt. Es war stockdunkel. Der Express rauschte gleichmäßig durch den Tunnel wie der schwarze Strom der Unterwelt. Da, ein Luftzug. An der Tür? Leise, ganz leise Geräusche. Schritte. Und dann plötzlich... Professor, was ist passiert? Die Mausefalle, welche ich in der Dunkelheit auf die Botanisiertrommel praktiziert hatte, hat dein Opfer gefunden. Die Erteilung eines Stromschlags mittels einer elektrischen Batterie wäre zweifellos eleganter gewesen, doch hätte eine solche sich in der Kürze der Zeit kaum im Popelnik beschaffen lassen. Entzünden Sie Ihre Handlampe, mein lieber Hedge. Bei Licht präsentierte sich eine aberwitzige Szene. Ein Mann, die Falle an der rechten Hand, hopste fluchend durchs Abteil. Es war der Schaffner, na bitte. Den hatte ich gleich im Verdacht gehabt. Ein zweiter, ein Unbekannter, stand daneben mit einem Messer und total verdattert. Über ihm schwang Professor van Dusen, der auf die Bank gestiegen war, einen sehr professionell wirkenden Totschläger aus Hartgummi und knallte ihn mit Schwung dem Kerl auf die Birne. Der legte sich lang. Ich starrte auf den Totschläger, auf den Professor und dann wieder auf den Totschläger. Sowas hatte die Welt noch nicht gesehen. Aus dem persönlichen Besitz der Königin. Schließen Sie den Mund, mein lieber Hedge, und nehmen Sie sich des zweiten Angreifers. Ja, wie denn oder womit? Na, die Botanisiertrommel liegt neben mir. Und die Käfer, gehen die dann nicht kaputt? Und schlagen Sie schon zu, Hedge. Auf Ihre Verantwortung, Professor. So, was jetzt? Lassen Sie sehen. Wo ist die Karte? Ah ja, hier. Ja, noch 10 Kilometer. Was, bis zur Grenze, Professor? Nicht doch, mein lieber Hedge, nicht doch. Bis zu jenem Punkt, an welchem wir den Express verlassen. Aber der Zug hält doch gar nicht. Und wieso verlassen? Ich dachte... Warten Sie es ab, mein lieber Hedge. Eine Viertelstunde müssen wir noch ausharren. Das schaffen Sie nie. Unsere Freunde, im nächsten Wagen gleich. Gleich sind Sie hier. Und dann geht's Ihnen schlecht. Also Parole absetzen. Mit dem Hauptschlüssel des Schaffners schloss ich die beiden Wichte im Abteil ein. Dann machten wir uns auf die Socken. Nicht nach hinten, zum Salonwagen. Da würden sie uns abfangen, meinte van Dusen. Wir turnten nach vorn, Richtung Lok. Erst durch unseren Wagen, dann durch den nächsten. Der Professor war etwa 10 Meter voraus. Kunststück, er brauchte ja auch nicht das Minilabor und die verflixte Trommel zu schleppen. Und plötzlich... Sie müssen entschuldigen, meine Damen und Herren, dass ich schon wieder plötzlich sage, aber das ist so eine Geschichte, in der dauernd was Plötzliches passiert. Also plötzlich ging direkt vor mir eine Abteiltür auf und heraus trat Gräfin Slipinski, erste Hofdame und Beraterin der Königin. Wie kam die hierher? Stellen Sie keine Fragen, Mr. Hedge. Ihre Majestät hat mich beauftragt, mir die Käfer von Ihnen aushändigen zu lassen. Geben Sie mir die Botanisiertrommel. Aber wieso? Geben Sie schon her. Naja, wenn die Königin das so angeordnet hat... Sind Sie wahnsinnig, Hedge? Ja, durchaus möglich, Professor. Ich weiß schon längst nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Hören Sie nicht auf die Gräfin. Sie gehört zu unseren Gegnern. Ach was? Denken Sie nach, mein lieber Hedge. Noch bevor wir selbst es wussten, war die Schwarze Garde darüber informiert, dass die Königin mich zu konsultieren wünschte und hat darauf gewisse Gegenmaßnahmen eingeleitet. Das Attentat auf uns gestern Abend im Zug. So ist es, mein lieber Hedge. Ein Mitglied des innersten Hofkreises muss mit der Schwarzen Garde im Bunde stehen. Das erscheinende Gräfin Slipinski an diesem Ort, zu dieser Stunde. Sparen Sie sich den Rest, Professor. Dann also mit Gewalt. Geben Sie die Trommel her, Mr. Hedge. Oder ich drücke ab. Mit einer Pistole kann ich ebenso gut umgehen wie die Königin. Mein lieber Hedge, haben Sie als junger Mann im College American Football gespielt? Sicher. Interessantes Spiel. Bisschen ruppig. Dann wissen Sie, woran ich denke. Alle ab! Ich wusste. Auch Hutchinson Hedge hat seine geistesgegenwärtigen Momente. Blitzschnell stellte ich das Minilabor ab. Blitzschnell warf ich die Trommel dem Professor zu, über den Kopf der Gräfin hinweg. Die sah ihr unwillkürlich nach. Ich riss ihr die Pistole aus der Hand, schob die Gräfin ins Abteil und schloss ab. Mit dem Hauptschlüssel. Dann ging's weiter, und zwar fix, denn hinten im Gang tauchten ein paar finstere Figuren auf. Noch ein Wagen und wir waren am Tender. Was tun? Wir krabbelten über die Kohlen, zum Glück machten wir im Moment nicht gerade rasante Fahrt, und ließen uns auf die Plattform am Führerstand fallen. Ende der Fahnenstange. Papa, da sind 2 Männer, Papa! Sieh nach vorn, Boris, mein Sohn. Halte Ausschau. Und vor allem vergiss das Heizen nicht, was auch geschieht. Konzentration, Boris. Konzentration auf das Wesentliche. Das ist es, was die hohe Kunst des Lokomotivführens wie auch die des Regierens ausmacht. Merke dir dies wohl, mein Sohn. Jawohl, Papa. Darf ich eine Dampfpfeife ziehen? Später, mein Sohn. 2 merkwürdige Gestalten hielten sich im Führerstand auf. 2 Gestalten in weißseidenen, offensichtlich maßgeschneiderten Overalls. Ein Mann um die 40, spitzbäuchig, spitzbärtig, und ein Junge von etwa 10 Jahren, dem Älteren sehr ähnlich, nur der Bart fehlte. Der Professor stellte uns vor und erklärte knapp, aber präzise, worum es ging. Sehr erfreut, Professor. Höchst erfreut. Außerordentlich erfreut. Und nun wollen Sie sicher erfahren, mit wem Sie... Nicht nötig, Hoheit. Sie wissen? Ich spreche mit seiner Hoheit Fürst Ferdinand von Bulgarien und mit seinem Sohn Boris. Kronprinz! Ich bin der Kronprinz! Sie beide, weithin bekannte Eisenbahnenthusiasten, waren nicht länger gewillt, den Saribrot auf den Orient-Express mit seiner kostbaren Fracht zu warten. Sie kamen ihm entgegen. Bis Gnewutsch. Und dort habe ich den Platz des Lokomotivführers eingenommen, um den Express sicher nach Bulgarien zu bringen. Und ich bin der Heizer. Ich kann heizen. Fahren kann ich auch. Da sind Sie! Auf der Lokomotive! Die schwarze Garde, Professor! In der Tat, Hoheit. Mein lieber Hedge, es wäre nicht unvorteilhaft, wenn Sie die Pistole der Gräfin Slepinski verwendeten, um den einen oder anderen Schuss auf unsere Verfolger abzugeben. Machen wir, Professor! Höre, Boris, mein Sohn. Auch du solltest dich nach Kräften an der Verteidigung beteiligen, indem du mit, wie ich hoffe, wohlgezielten Kohlewürfen den Feind am Vorrücken hinderst. Mit Kohle schmeißen? Darf ich, Papa? Ja, sicher. Prima! Während wir schossen und schmissen und die Kerle auf Distanz hielten, besah Van Dusen sich die Karte und im Licht der Scheinwerfer die Gegend, durch die wir fuhren. In wenigen Sekunden haben wir die Stelle erreicht. Fahren Sie langsam, Hoheit, und dampfen Sie. Dampfen Sie, was Sie können. Die Schwarzgardisten dürfen nicht sehen, was vor sich geht. Genügt das, Professor? Durchaus, Hoheit. Edge? Ja? Halten Sie Laboratorium und Botanisiertrommel gut fest und springen Sie. Ja. Rechts! Rechts! Ich werde Ihnen auf dem Fuße folgen. Eine relativ weiche Landung. Wir standen auf, klopften uns ab, sahen uns um. Der Professor war guter Dinge. Sehen Sie die Abdrücke im Sand, mein lieber Hedge? Halten Sie doch die Lampe gerade. Hier haben noch vor sehr kurzer Zeit Schienen gelegen. Wenn Sie das sagen, Professor, wie geht's denn jetzt weiter? Wir folgen den Spuren um jenen nahen Felsvorsprung. Hallo? Hinter welch... Reus, was hast du hier zu suchen? Ich bin auch abgesprungen. Auf der Lok war es mir zu langweilig. Papa hält mir dauernd Vorträge. Ach, wir müssen ihn wohl mitnehmen, Professor. So scheint es, mein lieber Hedge. Kümmern Sie sich um ihn. Und um die Botanisiertrommel und um das Minilabor natürlich auch noch. Okay, okay. Hör zu, du Ratte. Halt dich schön hinter mir und mach keine Zicken. Wie reden Sie mit mir? Ich bin der Kronprinz. Und wenn du nicht tust, was ich sage, kriegst du was hinter deine prinzlichen Ohren. Kapiert? Hinter der Felsnase hörten die Spuren auf. Stattdessen fing ein richtiges Gleis an. Und daneben lagen diverse Schienen und Schwellen. Das Gleis führte in den Wald. Und endet laut Karte an einem stillgelegten Kohlebergwerk, etwa 3 Kilometer von hier. Die Karte verzeichnet ebenfalls, dass eine Schienenverbindung zwischen diesem Gleis und der Hauptstrecke nicht mehr existiert. Für einige kräftige und entschlossene Männer stellt es jedoch ein nicht eben unlösbares Problem dar, die fehlenden 200 Meter Schienen provisorisch zu verlegen und wieder abzubauen, aha, sobald die Ministerlok darüber gerattert ist. So also, nicht sehr mysteriös. Wenn man eine Karte zu lesen versteht, mein lieber Hedge, und wenn man 2 und 2 zu addieren weiß. Die kräftigen und entschlossenen Männer, wo stecken die jetzt wohl? Ganz ohne Frage im erwähnten Bergwerk. Und dort dürfte sich auch die Lokomotive finden, welche Königin Dragina so schmerzlich vermisst. Mehr als ihre Minister jedenfalls. Hedge, Hedge, kann ich mal mit ihrer Pistole schießen? Untersteh dich, du Rübe. Boris, mein lieber Hedge, wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Vorwärts. 3 unförmige Schatten wuchsen im Schein der Sterne vor uns auf. Ein Schuppen, in den die Gleise führten, ein Haus mit Förderturm und dazwischen eine gewaltige Kohlenhalde. Vor dem Schuppen stand ein Wächter. Den schalteten wir aus in Gemeinschaftsarbeit. Van Dusen leitete, Boris machte Krach und lenkte ab, sehr begabt das Kerlchen. Ich haute dem Wächter den Griff der Pistole über den Scheitel, dann in den Schuppen. Licht! Für Sie tue ich alles, Professor. Mann! Eine T3! Stark! Und voll in Schuss! Stark! Halt doch mal den Mund, Boris. Oh, retten Sie mich! Im Führerstand, da liegt einer gefesselt. Den kenne ich, das ist Exzellenz Labakan, der Außenminister von Kravonien. Ja. Sehr schön, sehr schön. Wir haben die Lokomotive, wir haben den Außenminister... Fehlt nur noch der Verkehrsminister. Der war im Haus, sagte der Außenminister, bei seinen Schwarzgardisten. Er hatte die Lok mit seinem ahnungslosen Kollegen über das schnell verlegte Verbindungsstück und über das Gleis in den Schuppen gesteuert und da hatte man den armen Außenminister gefesselt und ihm die Käfer weggenommen. Wir banden ihn natürlich los. Kannst du diese Lokomotive fahren, Boris? Die T3? Na klar, aber da müssen alle Dampf aufmachen. Kohle ist genug da. Und Hetsch muss tun, was ich sage. Rabenmaß. Aber so geschah es, weil Van Dusen es wollte und weil wir so am schnellsten aus dieser Räuberhöhle rauskamen. Mit den technischen Einzelheiten des Dampfaufmachens will ich weder mich noch Sie aufhalten, meine Damen und Herren. Wir machten Dampf. Die Schwarzgardisten im Haus kriegten nichts mit. Wir fuhren aus dem Schuppen über die Gleise. Hurra! Schippenhatch! Man muss sich immer auf das Wesentliche konzentrieren, sagt Papa. Ich werde mich gleich auf deine Ohren konzentrieren. Moment mal, sollten wir nicht bremsen? Da vorne am Felsen geht es nicht weiter, da ist das Gleis doch unterbrochen. Nicht, wenn Königin Dragina meinen Anordnungen gefolgt ist. Noch in Popelnik habe ich ihr empfohlen, loyale Truppen in dieser Gegend zu postieren. Und den exakten Ort, nämlich diesen, habe ich ihr mittels Depesche aus Gnewutsch angegeben. Desgleichen die Anweisung, das Gleis schnellstens vervollständigen zu lassen. Schippenhetz! Schippen! Hurra! Sehen Sie, mein lieber Hedge, die Strecke steht. Oder sollte ich sagen, liegt. Aber wie? Ich werde seekrank. Und am Rande stehen Soldaten. Hurra! Es lebe die Königin! Wir sind jetzt auf der Hauptstrecke, Professor. Soll ich anhalten? Keinesfalls, mein Sohn. Saribrot heißt das Panier. Der Rest ist schnell erzählt. Im Morgengrauen liefen wir unter Volldampf in den bulgarischen Grenzbahnhof Saribrot ein. Wir wurden schmerzlich erwartet. Papa, ich habe die T3 gefahren. Ganz alleine. Hedge musste schippen. Und ich bin gefahren. Schweig, Boris, mein Sohn. Meine Käfer, Professor. Warum haben Sie sie beim Absprung mitgenommen? Geben Sie mir die Trommel, Mr. Hedge. Bitte, bitte. Leer. Was? Selbstverständlich ist die Trommel leer. Meine Käfer, was haben Sie damit gemacht, Professor? Wo sind meine krawonischen Riesenhirschkäfer? Folgen Sie mir, Hoheit. Wir gingen den Bahnsteig entlang, dahin, wo der königlich krawonische Salonwagen stand. Und im Wagen, auf dem lila Sofa im Salon, schlief Leutnant Boskow den Schlaf des gerechten und gewissenhaften Kuriers. Van Dusen zog ihm vorsichtig die Botanisiertrommel unter dem Kopf hervor, machte sie auf und sofort flogen zwei gewaltige Käfer heraus, schwirrten durch offene Fenster und ab in die gesunde bulgarische Morgenluft. Auf, Boris, mein Sohn! Verfolge sie, meine Lucani Cervi Gigante! Ich verdopple dein Taschengeld, wenn du sie fängst! Das ist ein Wort! Ein Doppelbluff, Professor. Ganz recht, mein lieber Hitch. Mit Königin Dragina unter vier Augen abgesprochen. Die Irreführung lief also genau andersrum. Die Schwarzgardisten sollten sich mit uns beschäftigen und den Leutnant mit den Käfern in Ruhe lassen. Raffiniert, raffiniert. Aber sagen Sie mal, Professor, hätten Sie den Fall nicht auch viel einfacher abschließen können? Warum haben Sie die Soldaten nicht gleich zum Bergwerk dirigiert, damit Sie die Lok holen und die Schwarzgardisten einkassieren? Wir hätten Ferdinand über die Käfer informiert, wären gemütlich im Zug geblieben und hätten uns einiges erspart. Zweifellos, mein lieber Hetsche. So hätte ich es arrangieren können. Doch was wäre das für ein Ende gewesen? Prosaisch, glanzlos, fast banal. Professor Dr. Dr. Dr. Augustus Van Dusen hat Anspruch auf Dramatik, auf Glanz und Gloria, auf einen spektakulären Schlussauftritt. Das sollten Sie wissen, mein lieber Hedge. Und wenn nicht, dann merken Sie es sich für die Aufarbeitung meiner künftigen Abenteuer. Professor van Dusen in geheimer Mission. Kriminalhörspiel von Michael Kose. Mit Friedrich W. Bauschulte in der Rolle der weltberühmten Denkmaschine und Klaus Herm als sein ständiger Begleiter und treuer Chronist Hutchinson Hedge. In weiteren Rollen hörten Sie Marietta Bürger, Thomas Vogt, Wolfgang Kondrus, Felix Leiberg, Krikor Milikian, Katja Riemann, Rainer Pigula, Ivan Gallardo, Wolfgang Prekler, Helmut Ahner. Ton und Schnitt Ingeborg Görgner und Georg Fett. Regieassistenz Sylvia Rauer. Regie Rainer Klute. Deutschlandfunk Kultur. Diesen Monat im Podcast Krimi-Hörspiel. Herr Moritz, wenn ich dir noch um eins bitten darf, bleib da. Hau bloß nicht ab nach Berlin. Freunde, nie und nimmer nach Berlin. Die können doch nicht einmal ein Bier brauen. Moritz Sendlinger scheint alles richtig gemacht zu haben. Der aufstrebende Politiker hat promoviert und die Tochter des Vorstandsvorsitzenden der Hocke AG geheiratet. Sie ist mir sofort aufgefallen. War auch gar nicht zu übersehen unter all den fränkischen Rindviechern. Ganz in Schwarz. Geschminkt wie eine Mailänderin. Trischig. Hinterlistige Manöver gegen eigentliche Parteifreunde und Schummeleien bei seiner Doktorarbeit. Sendlingers Liste an Skrupellosigkeiten ist lang. Aber sie hatte eben alles, was dieses verstunkene Nest nicht hat. Klasse, Stil, Geschmack. Alles, was für Sendlinger zählt, ist sein eigener Aufstieg. The only way is up. Aufsteiger Sendlinger in seinem Berliner Loft. Dachte ich. Ich Depp. Sendlingers Skrupellosigkeit rächt sich, als er einer Frau begegnet, die noch weniger Moral hat als er selbst. Was wollen Sie denn überhaupt von mir? Sie sind morgen in München, stimmt? Ja. In der Bar vom Excelsior gegen 22 Uhr. Es sollte sich für Sie lohnen. Und für Sie? Es lohnt sich für uns beide. Dr. Mendaki. Krimi-Hörspiel von Hans Delbruck. Zu hören am Podcast Krimi-Hörspiel in der Deutschlandfunk-App.